Abschnitt 9 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, erster Teil. Die Annäherung. Die Erde entfernte sich immer mehr und verwandelte sich, gleichsam als zürnte sie ob dieser Trennung, in eine Mondsichel, die die winzige Sichel des wirklichen Mondes begleitete. Parallel damit waren wir, die Bewohner des Eteronev, gleich fantastischen Akrobaten, die ohne Flügel zu fliegen und nach Belieben im Raum jede Stellung einzunehmen vermögen, mit dem Kopf bald auf dem Fußboden, bald auf der Decke, bald an den Wänden stehen, darin fast keinen Unterschied sehen. Allmählich näherte ich mich meinen neuen Gefährten und begann mich unter ihnen heimisch zu fühlen. Schon am Tag nach unserer Abfahrt. Wir hielten an dieser Zeitberechnung fest, obgleich es für uns natürlich weder wirkliche Tage noch Nächte gab, legte ich dem eigenen Wunsch zufolge die Kleidung der Marsbewohner an, um weniger von den übrigen abzustechen. Freilich gefiel mir diese Kleidung auch an und für sich. Sie war einfach, bequem, ohne nutzlose Einzelheiten wie Kragen und Manschetten, gestattete die größtmöglichste Freiheit der Bewegung. Die einzelnen Teile des Gewandes wurden durch Klammern verbunden, so dass das ganze Gewand zwar einheitlich, aber dennoch leicht an- und auszuziehen war. So vermochte man zum Beispiel den einen oder beide Ärmel oder aber die ganze Bluse abzulegen. Und die Manieren meiner Mitreisenden glichen ihrem Gewand. Sie waren einfach, ermangelten alles Überflüssigen, jeder Konventionalität. Sie begrüßten einander nicht, verabschiedeten sich nicht, dankten nicht, verlängerten nicht aus Höflichkeit ein Gespräch, wenn der Zweck desselben erreicht war. Zur gleichen Zeit jedoch gaben sie voller Geduld jedem die erwünschten Erklärungen, passten sich genau der geistigen Einstellung des Fragenden an, nahmen Rücksicht auf dessen Psychologie, wenngleich diese auch nicht im geringsten der ihren glich. Selbstverständlich ging ich gleich am ersten Tag an das Erlernen ihrer Sprache, und sie waren alle gerne bereit, mir als Lehrer zu dienen. Vor allem aber Nettie. Die Sprache war äußerst originell und trotz der einfachen Grammatik und Regeln eigneten ihr Einzelheiten, an die ich mich schwer anzupassen vermochte. Die Regeln hatten keine Ausnahme, es gab auch keine Unterschiede, kein männliches, weibliches oder sächliches Geschlecht. Hingegen besaßen die Namen der Gegenstände und die Eigennamen eine Biegung, die sich auf das Zeitliche bezogen. Dies wollte mir nicht recht in den Kopf. »Was für einen Sinn haben diese Formen?«, fragte ich Nettie. »Begreifen Sie es denn nicht? Wenn Sie in Ihrer Sprache einen Gegenstand benennen, so achten Sie sorgsam darauf, ob er männlich oder weiblich ist, was bei leblosen Gegenständen äußerst unwichtig, bei lebendigen aber sehr merkwürdig erscheint. Es ist bei Weitem wichtiger, zwischen jenen Gegenständen zu unterscheiden, die jetzt bestehen, und jenen, die waren oder erst sein werden. Bei euch ist das hauptsächlich. Der Kahn männlich, bei den Franzosen ist das Haus weiblichen Geschlechtes. Das Ding an sich aber bleibt dasselbe. Wenn ihr aber von einem Haus redet, das bereits abgebrannt oder das noch nicht erbaut ist, so verwendet ihr das gleiche Wort und die gleiche Form, wie wenn ihr von dem Hause sprecht, in dem ihr lebt. Gibt es denn in der Natur einen größeren Unterschied als den zwischen einem lebenden und einem toten Menschen, zwischen dem, was ist, und dem, was nicht ist? Ihr braucht ganze Worte und Sätze, um diesen Unterschied auszudrücken. Ist es nicht weit besser, dies durch das Hinzufügen eines Buchstabens zu tun? Nettie war mit meinem Gedächtnis zufrieden. Seine Lehrmethode schien äußerst gut und ich kam rasch vorwärts. Das half mir bei der Annäherung an meine Reisegefährten. Ich begann der Reise auf dem Eteronev mit großem Vertrauen entgegenzusehen. Begab mich in Kajüten und Laboratorien, befragte die Marsbewohner über alles, was mich beschäftigte. Der junge Astronom Enno, Sternis Gehilfe, ein lebhafter, heiterer Mensch, dem wuchs nach fast noch ein Knabe, zeigte mir eine Menge interessanter Dinge. Nicht bloß Berechnungen und Formeln, auf diesem Gebiet war er Meister, sondern auch die Schönheit dieser Beobachtungen. Mir war in der Gesellschaft des jungen Astronomendichters wohl zumute. Der trieb mich über unsere Lage in der Natur genau zu orientieren, lenkte meine Schritte immer von Neuem zu Enno und seinem Teleskop. Einmal zeigte mir Enno durch das stärkste Vergrößerungsglas den winzigen Planeten Eros. Ein Teil seiner Bahn lag zwischen Erde und Mars. Der andere befand sich weiter als der Mars im Gebiet der Asteroiden. Damals befand sich der Eros auf 150 Millionen Kilometer von uns entfernt. Aber die Fotografie seiner kleinen Scheibe zeigte im mikroskopischen Maßstab die ganze Landkarte, die der des Mondes glich. Selbstverständlich war auch der Eros ein toter Stern, gleich dem Monde. Ein anderes Mal fotografierte Enno einen Schwarm Meteore, die etliche 100 Millionen Kilometer von uns entfernt waren. Auf diesem Bild waren natürlich nur verschwommene Nebel zu sehen. Bei dieser Gelegenheit erzählte mir Enno, dass eine der früheren Expeditionen zur gleichen Zeit zugrunde ging, als ein derartiger Schwarm Meteore niederschoss. Die Astronomen, die mit großen Teleskopen die Fahrt des Eteroneph beobachteten, sahen, wie plötzlich das elektrische Licht erlosch, der Eteroneph verschwand auf ewig im Raum. Wahrscheinlich war der Eteroneph mit einigen dieser winzigen Körper zusammengestoßen. Bei der ungeheuerlichen Geschwindigkeit mochten diese die Wände durchbohrt haben. Die Luft drang in den Raum und die Kälte der zwischen den Planeten befindlichen Sphäre ließ die bereits toten Körper der Reisenden gefrieren. Nun fliegt der Eteroneph dahin, folgt der Bahn der Kometen, entfernt sich auf immer von der Sonne. Niemand weiß, wo der Weg dieses schauerlichen, von Leichen bemannten Schiffes enden wird. Bei diesen Worten schien eine eisige Leere in mein Herz zu dringen. Ich stellte mir lebhaft vor, wie unser winziges, leuchtendes Schifflein im unendlichen, toten Ozean des Raumes schwebt, ohne Stützpunkt in der schwindelerregend schnellen Bewegung und ringsum die schwarze Leere. Enno erriet meine Stimmung. Manny ist ein vortrefflicher Steuermann, sagte er, und Sterni irrt sich nicht. Und der Tod, Sie haben ihm sicherlich schon oft im Leben ins Auge geblickt. Was uns droht, ist der Tod, weiter nichts. Gar bald kam die Stunde, da wir im Kampf mit einem schweren Kummer gezwungen wurden, an diese Worte zu denken. Der Chemiker Letta zog mich nicht nur durch seine sanfte Natur an, von der mir Nettie bereits gesprochen hatte, sondern auch durch sein großes Wissen und sein Interesse für eine von mir viel studierte Frage: die Struktur der Materie. Außer ihm war in dieser Frage nur noch Manny kompetent. Doch wandte ich mich so wenig wie möglich an Manny, verstehend, dass dessen Zeit äußerst wertvoll sei, sowohl im Interesse der Wissenschaft als auch in dem der Expedition, und dass ich nicht das Recht habe, sie für mich in Anspruch zu nehmen. Der gutmütige alte Letta hingegen ließ sich mit derart unerschöpflicher Geduld zu meiner Unwissenheit herab, erklärte mir mit solcher Bereitwilligkeit, ja sogar mit offensichtlicher Freude, das Alphabet dieser Wissenschaft, dass ich niemals das Gefühl hatte, ihn zu belästigen. Letta hielt mir einen ganzen Kurs über die Struktur der Materie, illustrierte diesen durch verschiedene Experimente der Zerlegung der Elemente und durch deren Synthese. Viele dieser Experimente hatte er anscheinend allein ausführen und sich darauf beschränken müssen, bloß Schlagworte niederzuschreiben. Insbesondere bei jenen, die einen stürmischen Verlauf nehmen. Diese Elemente zersetzten sich in der Form einer Explosion. Oder die Zersetzung konnte zumindest unter gegebenen Bedingungen diese Form annehmen. Einmal betrat während einer mir erteilten Lektion Manny das Laboratorium. Letta beendete eben die Niederschrift eines äußerst interessanten Experimentes und schickte sich an, dasselbe anzustellen. »Seien Sie vorsichtig«, sprach Manny. »Ich entsinne mich, dass dieses Experiment eines Tages für mich schlecht ausfiel. Es genügt die kleinste Menge nebensächlicher Ingredienzien in der von Ihnen zu zerlegenden Materie, um bei der Erhitzung selbst durch den schwächsten elektrischen Strom eine Explosion herbeizuführen.« Schon wollte Letta das geplante Experiment aufgeben, aber Manny, der mir gegenüber unveränderlich aufmerksam und liebenswürdig war, schlug vor, bei der genauen Vorbereitung für das Experiment zu helfen. Das Experiment wurde ohne Unfall beendet. Am folgenden Tag stellten wir mit dem gleichen Stoff neue Experimente an. Mir schien es, als entnähme Letta die Materie nicht demselben Glas wie am vorhergehenden Tag. Als er bereits die Retorte in das elektrische Bad stellte, dachte ich daran, ihn darüber zu befragen. Gelassen schritt er an den die Reagenten enthaltenen Schrank. stellte das Bad mit der Retorte auf das an der Wand stehende Tischchen an die gläserne Außenwand des Eteronev. Ich folgte ihm. Jählings erfolgte ein ohrenbetäubender Knall und wir wurden beide mit ungeheurer Kraft gegen die Schranktür geschleudert. Ein furchtbar lauter Pfiff, entsetzlicher Lärm und metallisches Klirren. Ich fühlte, dass eine orkanartige, unbezwingliche Kraft mich nach rückwärts an die Außenwand riss. Schier mechanisch gelang es mir, nach dem starken Riemen zu greifen, der horizontal befestigt am Schrank hing. In dieser Lage vermochte ich dem gewaltigen Luftstrom standzuhalten. Letta war meinem Beispiel gefolgt. »Halten Sie sich fest«, schrie er mir zu. Ich vermochte im Dröhnen des Orkans kaum seine Stimme zu vernehmen. Eine scharfe Kälte durchdrang meinen Körper. Letta blickte sich rasch um. Seine Züge waren erschreckend in ihrer Blässe. Doch verwandelte sich plötzlich der Ausdruck des Entsetzens in den klarer Vernunft und festen Entschlusses. Er sprach bloß zwei Worte. Ich vermochte sie nicht zu hören, erriet aber, dass sie ein Abschied auf ewig waren. Dann ließ er den Riemen los. Ein dumpfer Schlag und das Dröhnen des Orkans verebbte. Ich fühlte, dass ich nun den Riemen loslassen und um mich blicken könne. Vom Tischchen war nichts mehr zu sehen. An der Wand jedoch dicht mit dem Rücken an sie gepresst, stand unbeweglich Letta. Seine Augen waren geweitet, das ganze Gesicht schien gleichsam erstarrt. Ich vernahm an der Tür ein Geräusch und öffnete sie. Ein starker, warmer Wind stieß mich zurück. Eine Sekunde nachher betrat Manny das Zimmer. Er eilte zu Letta hin. Wenige Augenblicke später war der Raum voller Menschen. Nettie stieß alle zur Seite, stürzte zu Letta. Die übrigen umringten uns in bewegtem Schweigen. »Letta ist tot«, klang Mannys Stimme auf. Die bei dem chemischen Experiment erfolgte Explosion zerschmetterte die Wand des Eteronev und Letta verstopfte mit seinem Leib die Bresche. Der Luftdruck zerriss seine Lungen und lähmte sein Herz. Der Tod war ein augenblicklicher. Letta rettete unseren Gast. Hätte er anders gehandelt, sie hätten beide unweigerlich den Tod gefunden. Nettie brach in heftiges Schluchzen aus. Ende von Abschnitt 9.